Du hattest heute einen schlechten Tag? Du hast erfahren, dass deine Mutter Kinder hat. Du hast heute herausgefunden, dass deine Nachbarin neben dir wohnt. Dass Texte Spuren von Buchstaben enthalten können? Dann brauchst du Schnickschnack. Schnickschnack. Du willst es doch auch. Eine kleine Information gleich am Anfang. Laut ADAC-Statistik hören uns in diesem Moment 391.000 Menschen zu. Vielen Dank. Wir haben heute eine politische Sendung und deshalb begrüßen euch heute Anne Weber und... Wie heißt es nochmal? Maybrit Hilgert. Genau. Ja, Andreas, wir haben natürlich Gäste da. Natürlich. Natürlich. Natürlich. Und die stellen sich jetzt mal vor. Von links nach rechts einfach. Ja, von links nach rechts, da fange ich natürlich an. Mein Name ist Tito Schüller. Ich bin Kandidat der linken Liste hier in Nürnberg, 27 Jahre alt, seit vielen Jahren in dieser Stadt politisch aktiv und stelle mich jetzt zur Wahl und gebe gleich das Wort weiter. Ja, hallo, mein Name ist Michael Bengel. Ich bin 41, der Spitzenkandidat der Nürnberger Piraten. Ich bin Architekt und Nürnberger. Ich gebe mal gleich weiter an meinen Kollegen von der SPD. Ja, hallo, Michael Ziegler, Stadtrat, ehrenamtlicher Stadtrat, Erzieher von Beruf, komme aus der Jugendarbeit, echter Muggenhofer. Ja, da kommt doch schon noch mehr zusammen nachher. Ja, ich bin der Sven Schwarm, ich bin kein Stadtratkandidat, sondern ich bin hier sozusagen als Berater. Ich komme vom AStA, der Technischen Hochschule Nürnberg, und äußere mich vor allem zum Bereich des Semestertickets zur VRG. Gut, mein Name ist Matthias Fürhoff, ich bin von den Grünen, bin auch Kandidat für die Stadtratswahl und mach's kurz. Ja, Anne, wir haben ja ein paar Themen rausgesucht, die in Nürnberg aktuell sind oder aktuell für den Wahlkampf sind. Mit was fangen wir denn an? Ja, und zwar geht es zum Ersten. Zum Ersten geht es natürlich um, das heißt natürlich, es geht um das Quellegelände. Ich will gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Wir wollen einfach wissen, es ist ja momentan ziemlich in der öffentlichen Diskussion, das ganze Thema Industriebrachen, die es hier in Nürnberg gibt, die gibt es ja nicht nur am Quellegelände, aber das Quellegelände ist gerade in der Diskussion. Und da würden wir gerne wissen, für was die Parteien so stehen, für was sie sich einsetzen. Vielleicht als kleine Info noch, das Quellegelände umfasst 260.000 Quadratmeter. Wir haben ja nicht nur das Quellegelände in Nürnberg, sondern auch AEG. Und momentan sind im Quellegelände kreative Kräfte am Werk, sage ich einmal. Ja. Und ich möchte jetzt von jeder einzelnen Partei wissen, was wollt ihr denn mit dem Quellegelände anstellen? Ja? Manche wollen es abreißen. Ja, soll es geben, ja. Und ich möchte wissen, was habt ihr denn mit dem Quellegelände vor? Ja, da kann ich gleich was dazu sagen. Also, das ist Michael Ziegler von der SPD. Genau. Ja, ich bin Muggenhofer und mich beschäftigt das natürlich total, was im Nürnberger Westen passiert. Uns hat natürlich das aufgeschreckt mit dem relativ platten Spruch, ja, dann reißen wir halt alles ab und so. Und wir haben da natürlich eine Gegenposition entwickelt. Es sind wahnsinnig viele Kreative vor Ort. 180 Mieter gibt es bereits auf Quelle, weil du jetzt gerade gesagt hast, ja, eine der größten Brachflächen, das stimmt schon mal nicht, weil die 180 Mieter zeigen, was da alles möglich ist, und die bespielen das Gelände längst. Ja. Darunter sind 5 Kirchen. Da ist jede Menge los, auch an Wochenenden. Da sind die Parkplätze voll wie früher sozusagen, fast wie früher. Und das muss man erhalten. Und der Entwickler von AEG hat es letztes Wochenende ganz gut gesagt. Eigentlich muss man den Druck rausnehmen, weil es entwickelt sich. Das entwickelt sich. Klar brauchst du auch einen Großentwickler, der sich darum kümmert. Aber das Beispiel auf AEG zeigt ja, dass es super gelingt. Also von wegen Abriss, das entwickelt sich. Und das Quellegelände, das ist ja verkauft worden, ne? Ja, eben noch nicht. Also das gehört jetzt am Zwangsverwalter. Ach, das ist noch nicht verkauft. Das ist unter Zwangsverwaltung, okay, ja. Weil bisher alle pleite gegangen sind, die sich jetzt darum kümmern wollten. Mhm. Und Sonne Sierra, ein Einzelhandelsentwickler ist das eigentlich, der ist sehr interessiert. Und klar, der ist zwar spezialisiert auf Kaufhäuser, aber da sagen wir ganz klar, da war vorher Kaufhaus drin und da war wieder eins rein, aber halt nicht größer wie vorher. Und diese riesigen Flächen, 160.000 hast du ja gesagt, davon können 18.000 Einzelhandel bleiben und der Rest bleibt zum Beispiel für die Kreativwirtschaft. Und wenn wir gleich so ein lustiges Thema einwerfen wie Konzertsaal, dem braucht die Altstadt nicht. Wir haben anderswo genügend Flächen für so Zeug. Okay. Was sagen die anderen Parteien so dazu? Gibt es da irgendwie Gegenstandpunkte oder andere Ansichten? Keine Ahnung, anders das Ding zu verwenden? Was? Das ist Michael Bengel von den Piraten. Gegenstandpunkte gibt es eigentlich nicht, weil abreißen wollte es ja im Prinzip nur einer, das war der Herr Söder. Ja. Alle anderen ist eigentlich Konsens, dass das Gebäude steht unter Denkmalschutz, ist eines der wichtigsten und größten Industriebauten, auch in Nürnberg. Das muss man natürlich erhalten und soweit ich weiß, will eigentlich auch kein anderer das abreißen. Deswegen muss man halt einfach jetzt mal abwarten, was kommt. Das mit dem Druck rausnehmen ist ganz gut. Jetzt halt mal schauen, was Sona Sierra macht und erst wenn es eigentlich konkrete Planungen gibt, kann man sich auseinandersetzen, ob die jetzt gut oder schlecht sind. Ja, und von wegen Abreißen, bloß Einsatz, das ist eher geschmarrig gewesen vom Herrn Söder, weil um es abzureißen, muss es einem erstmal gehören und dann wäre immer noch der Denkmalschutz. Also es geht eh nicht. Ja, ich glaube, mein Name ist Tito Schüller, ich glaube, sinnvoll ist es, dieses Gebäude für Dinge zu nutzen, wo wir einfach einen Mangel haben. Wir haben einen Mangel an Flächen für kreative Kräfte, wir haben einen Mangel an Wohnraum, vielleicht lässt sich da das ein oder andere auch machen und ich glaube, da stellt sich die Frage Abriss ja oder nein überhaupt nicht, sondern die Frage ist, was wollen wir mit diesem Gelände machen und wenn an der einen oder anderen, an einer Ecke irgendwas beseitigt werden muss, um da was Sinnvolles zu machen, hat glaube ich niemand was dagegen, sondern es geht doch den meisten Menschen darum, dass diese Flächen sinnvoll genutzt werden in Nürnberg und das ist das, was uns als linke Liste auch wichtig ist. Naja, Matthias Frühauf von den Grünen. Genau, ich glaube, man muss schon auch die Probleme nennen, die da bei der ganzen Sache, bei dem Projekt dabei sind. Ich meine, das ist ein Stück, das davon lebt, unter anderem, dass halt dieses Riesentrum ist. Das ist eben das zweitgrößte Gebäude dieser Art in ganz Deutschland ist. Und mal ein Stück abreißen, das man nicht mal braucht und so, das, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Das sollte dann schon, wenn er als Ganzes erhalten bleiben. Das Problem ist in der Tat, dass für diese ganzen Nutzungen, das Ding steht ja seit 5 Jahren leer. Wenn es so einfach wäre, gäbe es da schon eine Lösung. Die Nutzungen sind halt durch Brandschutz zum Beispiel nach heutigen Standards sehr schwierig, da sich was auszudenken. Von daher glaube ich nicht, dass wir die schnelle Lösung finden, weil irgendjemand mit den Fingern schnippt oder ein Solesera oder Sonesera sagt, jetzt machen wir da mal von heute auf morgen. Was die Kreativen betrifft, ich finde es sehr schön, dass sie da drin sind. Das ist spannend, was da passiert. Ich habe aber ein bisschen meine Probleme, wenn wir uns so ganz darauf versteifen, oh toll, da können wir die Kreativen hinschicken. Wir haben da schon REG, wo die Kreativen sind. Wir haben gegenüber jetzt die Quelle, wo wir die Kreativen. Ich fände es eigentlich spannender, wenn sich die Kreativen über die Stadt verteilen. Und so schaffen wir, ich will ja nicht raus haben, die sollen dort sein, aber ich glaube nicht, dass es das alleinsinnig machende Konzept ist, zu sagen, das machen wir jetzt alles kreativ, weil das wird dann schon ein ziemliches kreativen Ghetto und die restliche Stadt, da ist immer noch nichts. Also da muss man sich was überlegen und wenn ich da an der Stelle Werbung machen darf, wir haben da genau zu diesem Thema am 24.02., da ist jeder eingeladen zu kommen, eine Veranstaltung mit dem Verein, der dort vor Ort aktiv ist, Verein Quelle Kollektiv, wo eben alles Mögliche mal besprochen werden soll, was da ist, wie der momentane Stand ist und was man sich vorstellen kann. Das ist um 19 Uhr am 24. Februar und jeder, der sich dafür interessiert, ist da gerne eingeladen. Ja, wir haben ja noch unseren unabhängigen Sven Schwarm hier. Ja. Wie würdest du denn das Quelle-Gelände nutzen wollen? Würdest du auch gerne die Hochschule erweitern auf das Quelle-Gelände? Das war ja auch irgendwie mein Gespräch. Und bist du der Meinung, ja, dass Nürnberg nochmal ein riesen Einkaufszentrum braucht? Weil ich meine, es steht ja auch der Kaufhof jetzt da leer. Man könnte ja, also das ist jetzt, werfe ich jetzt bloß einmal kurz ein, ja, wenn im Kaufhof kein Einkaufszentrum reinkommt, dann müsste ja die Südstadt wieder zum Metzger gehen und zum Bäcker gehen, so wie es früher war. Dann kauft man halt nicht 2 Sachen an einer Stelle, wolltest sondern dann so kauft Frage man. Stellen? Ja, nein, was stellst du dir so vor? Ja, also darf ich sprechen oder kommt da was? Du darfst nicht sprechen. Ja, ich würde mich dazu relativ kurz halten, weil ich in der Thematik nicht ganz so tief drin stecke. Unsere Hochschule erweitern, sagen wir mal so, mir wäre es vor allem wichtig, dass man die bestehenden Gebäude erstmal repariert. Da knausert der Freistaat seit Jahren oder Jahrzehnten dran. Was die gesamte Stadtentwicklung angeht, unter dem Stichwort Gentrifizierung passiert da ja ganz viel, auch mit Blick auf die Kreativen. Und wenn man da Kreativen den Platz bietet, das vielleicht nicht in Vierteln, wo eigentlich sozial Schwächere oder sozial schwach ist immer so ein blödes Wort, sozial benachteiligte Menschen eigentlich leben, denen den Wohnraum klauen, weil sie da ihre Kunstateliers einrichten. Ja, wenn die da eine Alternative hätten, wäre das natürlich super. Aber an sich würde ich da ungern weiter mehr dazu sagen, weil ich da nicht so tief drin stecke. Okay. Ich würd gerne noch was ergänzen. Und zwar, ich finde es toll, was die Grünen da machen. Da gehe ich auch hin zu der Veranstaltung. Und das andere ist, dass wir ja eine Petition gestartet haben, Erhalt der Quelle und Entwicklung der Quelle. Und wer die gerne noch unterschreiben möchte, also da haben viele im Stadtteil mitgewirkt und wir und andere und ich weiß von vielen Parteien, die da mitgemacht haben, auf change.org/Quelle kann man weiterhin das Projekt unterstützen. Und da stehen wir ja anscheinend alle dahinter. Das ist klasse. Muss es denn zum Beispiel jetzt in so einem großen Gelände so ein Mix sein? Weil wenn ich jetzt denke, okay, es sind jetzt kreative Kräfte drin, ja, muss dann unbedingt ein Supermarkt da mit rein, wenn es den Bäcker um die Ecken gibt? Kann ich nicht einfach einmal den Einzelhandel in dem Gebiet stärken? Muss es immer eigentlich etwas Großes sein? Also ich will ganz kurz nochmal zur Universität. Das Universitätsthema war ja im Gespräch und das ist ja auch von dem momentanen Entwickler dieser portugiesischen Firma, dem Freistaat, angeboten worden, da was zu machen. Das ist ja unter relativ fadenscheinigen Gründen plötzlich abgebügelt worden. Es standen plötzlich drei Minister vor einer Kamera und haben gesagt, das ist alles unmöglich, wir machen es auf AEG. Wieso es unmöglich ist, hat bis dahin niemand laut gesagt. Man kann jetzt darüber spekulieren, dass vielleicht Maschinenbaulehrstühle dort wegen statischen Sachen nicht so richtig optimal sind. Aber das hat niemand gesagt, das weiß man nicht. Man weiß nicht, was es ist. Sinn machen würde es, weil dann halt einfach tatsächlich mehr Nutzen drin wäre. Den Einzelhandel, ich denke schon, dass es Sinn macht, weil wir reden da ja nicht um Großmetzgereien, die da rein sollen und die den kleinen Metzger das Leben schwer machen, sondern um Kaufhäuser oder ähnliche Sachen, die an und für sich eher mit dem Versandhandel oder mit eBay oder sonstigen Firmen konkurrieren. Und da wäre es nicht verkehrt, wenn die vor Ort sind, solange sie nicht zu groß werden. Also das ist tatsächlich ein Skandal, ne? Da stellen sich ein paar Minister hin und sagen, quasi mehr oder weniger gefühlt, das geht nicht. Also das war ja wirklich so bei dieser Pressekonferenz. Und die SPD und die Grünen haben ja im Landtag danach gefragt, naja, nach welchen Expertisen stützt sich denn das Ganze? Die haben keine Antwort gekriegt. Die haben gesagt, wir haben es überprüft. Also, ja, aufgrund wissen, was, wie. Also, ja, das war recht interessant, weil es gibt da so, mir fällt jetzt der Fachbegriff nicht ein, man kann sich da berichten lassen. Und üblicherweise ist es so, wenn in so einem Ausschuss gesagt wird, wir wollen da einen Berichtsantrag, glaube ich, nennt sich das, dann wird der bearbeitet und gibt es eine Antwort. Dann sagt auch die CSU, gut, bitte einen Berichtsantrag. Und in diesem speziellen Fall hat die CSU das im Prinzip sich gegen SPD und Grüne gestellt und hat gesagt, nein, es gibt keinen Berichtsantrag, wir erzählen nicht, was da los ist. Also das ist schon... Es stinkt einfach, aber ja. Das ist jetzt halt typischer Söder, ne? Okay, ja. Ja, wir wollen uns auch noch über andere Themen unterhalten. Sven, du darfst auch noch mal was sagen. Unser nächster Themenblock, da geht es um den öffentlichen Personennahverkehr, heißt es, ne? Und ja... Das ist ein Thema, in dem du drin steckst, wie du sagst. Erzähl doch mal und frage mal in die Runde hinein, bitte. Ja, als Studierendenvertretung geht es uns natürlich vorrangig um das Thema Semesterticket. Sowas gibt es bei uns nicht. Wir sprechen da ja nicht nur über den Großraum Nürnberg, sondern um den ganzen Raum Nürnberg, Fürth und Erlangen. Wir haben momentan sowas, das nennt sich Semestermarke. Allerdings geht es nur über 4 Monate, das heißt über die Vorlesungszeit. Ja? Wenn aber jetzt jemand Praktikum hat oder, was ganz, ganz selten ja mal vorkommen soll im Studium, Prüfungen schreiben muss oder sich zum Lernen in die Hochschule begeben will, dann muss man sich Tagestickets nochmal dazu kaufen, Monatstickets, ja, Einzelfahrscheine, was natürlich nochmal ins Geld geht. Zudem ist unser Standort mit einer der wenigen, also ich sage immer so schön, die Fernuni Hagen hat es mit uns gleich, einer der Orte, die noch kein Semesterticket haben, was wirklich preiswert ist. In anderen Hochschulstandorten wird es über so ein sogenanntes Solidaritätsmodell finanziert. Das heißt, alle Studierenden an dieser Hochschule zahlen einen gewissen Beitrag und bekommen dafür dieses Semesterticket. Ja. Oft ist es so, dass es stufenweise geregelt wird. Das heißt, man zahlt einen Grundbetrag und darf dann, wie zum Beispiel in München, ja, in den späten Abendstunden und nachts fahren. Und wenn man nochmal einen größeren Betrag freiwillig draufsattelt, dann hat man halt ein Ticket, mit dem man rund um die Uhr fahren darf. Meine Frage an die Kandidaten, die hier sitzen, wäre, wie sich denn die einzelnen Parteien da ein Modell vorstellen könnten und was für Bestrebungen es da gibt. Weil zum Beispiel der Herr Mali ist immer sehr schnell dabei, wenn es darum geht zu versichern, dass er da voll dafür ist, aber sonst habe ich noch nie groß was davon mitbekommen. Ja. Tito Schüller, Linke Liste. Wir haben jetzt gerade vor 2 Wochen einen Antrag gestellt, nochmal ein Semesterticket hier doch einzuführen. Ich glaube, das ist notwendig, eben aus den genannten Gründen, dass es einfach für viele Studierende in dieser Stadt, aber auch in Fürth und Erlangen, einfach wahnsinnig teuer ist, sich mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln fortzubewegen. Und wir brauchen da eine Lösung. Die Studierenden sind bereit dazu, auch mit zu verhandeln und mit zu diskutieren. Und das ist jetzt Aufgabe sowohl von der Stadt Nürnberg als auch von den anderen beiden Städten als auch von der Staatsregierung, dafür zu sorgen, dass es da jetzt konkrete Schritte dahin gibt. Weil die Diskussion haben wir ja schon jahrelang. Ja? Und es muss jetzt vorwärts gehen. Deshalb haben wir da auch nochmal einen Antrag dazu gestellt. Und es ist ein Unding, was da passiert in diesem Bereich. Ja, gut, von grüner Seite aus, Matthias Frühhoff, von grüner Seite aus, die grüne Jugend engagiert sich da recht fleißig, hat da auch Petitionen, Online-Petitionen gestartet und sammelt Unterschriften und so. Grüne Position ist es ganz sicherlich klipp und klar, dass es ein Semesterticket, bezahlbares Semesterticket geben muss, geben soll. Ich weiß nicht, ob wir da später noch drüber reden, über die Geschichte generell mit bezahlbarem öffentlichen Nahverkehr, mit dem Wiener Modell. Aber ich persönlich denke, dass so ein umlagefinanziertes Semesterticket, das heißt, jeder Studierende zahlt mit seinem Studentenbeitrag, ist halt mit, auch die nicht fahren, fände ich ein naheliegendes Modell. Weil Zugang zur Bildung heißt ja nicht bloß, dass ich keinen Eintritt in der Uni zahle, sondern es heißt ja auch, dass ich irgendwo dahin komme. Sonst, wenn ich da Barrieren aufbaue, die vorher liegen, dann ist es ja kein Zugang zur Bildung trotz allem. Also ich denke, da gibt es nicht viel zu diskutieren. Ja, Michael Bengel von den Piraten. Also wir begrüßen natürlich sowas wie ein Semesterticket, aber allerdings ist es für uns natürlich nur so eine Brückentechnologie, weil die Piraten sind ja quasi für den ticketlosen Nahverkehr. Das heißt, wir wollen die Umlagefinanzierung, die jetzt schon angesprochen werden, eigentlich auf alle ausbeuten oder ausweiten. Genau, ausweiten. Also unser Konzept sieht vor, das quasi über die Grundsteuer zu machen. Also jeder Mieter zahlt oder Vermieter zahlt in etwas höhere Grundsteuer. Grundsteuer deswegen, weil das halt direkt an die Kommune, an die Stadt geht. Das heißt, es muss nicht umgeschlüsselt werden. Und dadurch finanziert sich die ganzen Bus und Bahnen so, dass man eigentlich im täglichen Gebrauch kein Ticket mehr lösen muss. Das ist also so das Fernziel, was wir im Wahlprogramm haben, ist, das mal an einer Buslinie zu testen, die Buslinie 36. Deswegen wollen wir mit der eigentlich schön aus der Innenstadt an das Volksfest oder ans Dokuzentrum fahren kann. Also ist auch für Touristen recht interessant. Und an der Buslinie kann man mal schauen, wenn man die jetzt auf ticketlos umstellt, wie das dann funktioniert, ob es dann mehr oder weniger Leute gibt, die das Ganze benutzen. Und das könnte man dann also nach unserer Idee auf den ganzen VGN ausweiten. Also wie gesagt, Semesterticket oder billige Preise sind wir auf jeden Fall dafür zu haben, aber Endziel muss eigentlich sein, das Ganze, die ganzen öffentlichen Bus und Bahnen umzustellen auf andere Finanzierung. SPD. Also dass es nach wie vor kein Semesterticket gibt, das ist ein sehr ärgerlicher Vorgang und da gibt es auch nichts drumherum zu reden, weil man wird immer wieder gefragt, ja, warum ist denn das noch nicht da? Und dann erfährt man von unterschiedlichsten Ebenen, von der VGN, von der VAG, aus dem politischen Bereich dann immer, ja, die Verhandlungen laufen, das ist alles extremst kompliziert. Aber wenn es jetzt auch in München seit einiger Zeit klappt und das mit dem Soli-Beitrag klingt eigentlich relativ logisch, dann muss das jetzt auch passieren und ich finde es auch gut, wenn es da weiterhin politischen Druck gibt und wenn auch die Studenten weiterhin, war ja erst der Demo, weiterhin auf die Straße gehen und zeigen, wir wollen es jetzt endlich. Ganz, ganz klar, da gibt es nichts dran rumzureden. Ja, dann hören wir jetzt ja, dass wir anscheinend uns da alle einig sind. Dann hoffe ich auch, dass unser Antrag im Stadtrat auch eine Mehrheit finden wird. Das kann man ja mal optimistisch sein. Insgesamt ist es ja so, aber dass der öffentliche Nahverkehr als Ganzes ja ein Thema ist, ist eines der großen Themen in diesem Kommunalwahlkampf. Ich kann mich noch erinnern, vor einem Jahr, da hat es ein CSU-Vertreter ganz offen ausgesprochen im Stadtrat. Er hat gesagt, er will nicht, dass dieses Thema Wahlkampfthema wird. Und das ist natürlich Schwachsinn, weil sich Regierende natürlich nicht aussuchen können, was Wahlkampfthema wird oder nicht. Richtig. Und deshalb bin ich ganz glücklich, dass das Wahlkampfthema ist, weil es ist ein drängendes Problem in unserer Stadt. Wir haben damals als linke Liste, als diese extreme Fahrpreiserhöhung von 15% kam, Unterschriften dagegen gesammelt, über 10.000. Wir haben viele Bürgergespräche geführt und so. Wir wurden damals ausgelacht von vielen in dieser Stadt, aber letzten Endes haben wir es geschafft, dass eine Diskussion darüber in Gang gekommen ist und dass heute viele Menschen auch wissen, dass es Alternativen gibt. Es wird das Wiener Modell diskutiert, es wird das ticketloses Nahverkehrssystem diskutiert. Und ich glaube, das ist erstmal gut, dass das diskutiert wird. Nur wir brauchen jetzt konkrete Schritte. Der Stadtrat hat schon beschlossen, dass zum 01.01.2015, und das ist leider gar nicht in der Diskussion, es eine weitere Erhöhung um 7,5% geben wird. Und unsere Forderung ist, dass als allerersten Schritt diese Erhöhung vom Tisch kommt. Und ich glaube auch, dass wir im Wahlkampf dann noch weiter Druck aufbauen müssen, alle, die daran Interesse haben, damit diese Fahrpreiserhöhung zum 01.01. wegkommt. Und dann müssen wir Alternativen weiterentwickeln. Alle, ich halte dieses Wiener Modell als ersten Schritt für sehr, sehr gut. Ein Ticket für 365 Euro im Jahr, also 1 Euro am Tag, das wäre sinnvoll. Ist aber auch so, dass zum Beispiel für Hartz-IV-Empfänger das immer noch zu viel ist. Deshalb müssen wir weiter an dieser Sache mit dem Sozialticket dranbleiben. Unsere Forderung, ein Sozialticket für 15 Euro. Aber da ist es so, dass wir das ja schon vor 6 Jahren gefordert haben im Kommunalwahlkampf. Ist dann auch viele konkrete Schritte erstmal gab. Es wurde eine Studie erstellt und so. Und dann hat der Herr Oberbürgermeister Mali das alles wieder in die Schublade gesteckt und passiert ist nichts. Und das ist natürlich für die Betroffenen von Hartz IV oder auch für Geringverdiener einfach eine Katastrophe. Ja. Weil wenn man sich nicht fortbewegen kann, ist das einfach auch ein Einschnitt in die Lebensqualität. Also ich denke, die Fahrpreiserhöhung, ich kann jetzt nicht für die SPD sprechen, aber ich glaube, die anderen, die Grünen zumindest, haben da auch nicht dazu gestimmt. Wir sind auch für die gegen diese Fahrpreiserhöhung. Das Wiener Modell jetzt als ein Übergangsmodell darzustellen, man muss da auch ganz ehrlich sein, das ist schwierig, sowas zu machen. Und um jetzt den Eindruck von zu großer Harmonie hier ein bisschen entgegenzuwirken, wie es die Piraten sich vorstellen, über die Erhöhung der Grundsteuer und Gewerbesteuer das Ganze anzugehen, halte ich für, ehrlich gesagt, reichlich ambitioniert, einen komplett ticketlosen öffentlichen Nahverkehr. Weil man muss sich ja überlegen, wo kommt das Geld her und wer muss eigentlich was bezahlen. Und zum Beispiel ist halt tatsächlich die Frage, ob die Stadt, und im Moment ist es halt die Stadt, das stemmen muss und entsprechend auch die Bürger, und die Grundsteuer wird auch auf Hartz-IV-Empfänger umgelegt, die müssen nämlich dann auch höhere Mieten zahlen, oder ob das nicht, ob man sich nicht grundsätzlich fragen muss und die entsprechenden Parteien sich bundespolitisch, landespolitisch stark machen müssen, dass halt neue Finanzierungsinstrumente in die Hand gegeben werden. Dieses Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz läuft aus, ich weiß jetzt nicht den genauen Begriff. Da ist eh was zu tun und da ist halt die Frage, was machen, weil es gibt zum Beispiel in Frankreich gibt es so die Sache mit einer Arbeitgeberabgabe, das halt für jeden Arbeitsplatz wird halt ein gewisser Betrag gezahlt und der wird dann in den ÖPNV reingesteckt. Man muss sich da Gedanken machen, wir können diese Probleme nicht alleine in der Stadt lösen. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, wir verzichten auf diese Erhöhung. Wir können sagen, wir überlegen uns, wie gehen wir dieses Wiener Modell an. Aber diesen ganz großen Wurf, den schafft nicht die Stadt alleine, da brauchst du Unterstützung vom Bund und von Land. Und da müssen wir dafür sorgen, dass was passiert, weil das ist dann ein bisschen zu einfach, einfach nur jetzt zu sagen, das muss hier passieren. Da müssen schon auch die Rahmenbedingungen stimmen. Ja, irgendeine Partei muss ja noch ambitioniert sein. Ich meine, die Idee, all das jetzt quasi aufzuweiten oder alle zu beteiligen über die Gewerbe- und die Grundsteuer, ist ja eigentlich, dass du eine viel größere Solidargemeinschaft schaffst. Und dann kommt nämlich am Schluss bei jedem nimmt nicht mehr viel raus, da kommen vielleicht 30, 40, 50 Euro im Jahr raus. Und wenn du es dann umrechnest, so günstig kannst du eigentlich sonst nirgendwo fahren. Und das ist eigentlich die Idee. Also einfach dieses Medium Bus und Bahn für alle zu öffnen, weil wenn es mehr benutzen und alle zahlen, dann wird es halt günstiger für jeden. Mich da wundert jetzt an der Diskussion, ihr wollt ja alle, dass die Mieten stabil bleiben oder geringer werden, aber ihr wollt alle die Grundsteuer erhöhen, ne? Nee. Moment mal. Also, das hören wir erstmal. Das wollen nur wir. Aber ich meine, also wie gesagt, bei den Zahlen von 50, 60 Euro im Jahr pro Person, das musst du mal auf die Miete umrechnen, das sind 20, 30 Cent pro Quadratmeter. Also, Michael Ziegler von der SPD, also wo der Michael Bengel recht hat, ist, dass es natürlich auch um den Solidaritätsgedanken gehen muss. Und wo man da ansetzt bei der Solidarität, ist ja die Frage. Und beim Semesterticket, das scheitert ja unter anderem dran, nicht nur an der Politik, sondern eben auch an der Universität, weil sie es eben nicht umlegen wollten auf alle. Ne? Also auf die nicht fahren, ja, da kannst du gerne was dazu sagen. Also, ne, also wie gesagt, sind denn dann da wirklich alle Studenten dafür? Ne? Wollen sich nicht die ausklinken, die lieber jeden Tag mit dem Auto fahren? Wie unökologisch? Also die Frage würde ich gerne beachten. Also das ist der eine Diskussionsstrang. Der andere Diskussionsstrang ist der Preis des Tickets und Wiener Modell. Ist das umsetzbar überhaupt auf Nürnberg? Ja? Jeden Tag für 1 Euro, wobei nur das Jahresticket 1 Euro ist. Das andere ist ja teurer trotzdem auch in Wien. Bei uns ist das Jahresticket umgerechnet, haben wir extra ausgerechnet, 1,75, wenn man Jahresticket hätte. Nur so mal zum Abschätzen. Finde ich auch noch im seriösen Bereich des Kostenfaktors. Natürlich klingt 1 Euro besser als 1,75. 1,75, wie gesagt, ist es bei uns. Dann ist die Frage, haben wir ein Sozialticket oder haben wir es nicht? Ist unser Sozialticket zu teuer? Unseres ist doppelt so teuer wie das, was die Linken fordern, nämlich 30 Euro. Das sind so die spannenden Fragen. Ja, nochmal Sven Schwarm vom AStA. Zu dem Problem auch mit der Uni, mit den Hochschulen. Es gibt ja nicht nur Universitäten. Ich will politisch nicht zu weit greifen, aber das Problem in Bayern ist auch einfach, wir haben keine verfasste Studierendenschaft. Das heißt, wir sind keine eigene Rechtskörperschaft. Alle Verhandlungen dahingehend zu einem Semesterticket laufen übers Studiwerk. Und das Studiwerk hat immer sehr große Angst, verklagt zu werden. Inwieweit es berechtigt ist, ist natürlich immer eine Frage, die man diskutieren muss, die man diskutieren kann. Und deswegen ist es ein großer Themenblock, an dem viele verschiedene Fraktionen sitzen, weil die Studierendenvertretungen zu Wort kommen wollen. Natürlich, wir sind diejenigen, die Personen vertreten, die ein Semesterticket betrifft. Das Studiwerk natürlich mitmischt, der VGN, der sich teilweise oft sperrt. Ich weiß nicht, aus welchen Gründen. Das wären jetzt nur Vermutungen, die ich ungern anstelle. Auf jeden Fall wollen die immer auf Zahlen warten, die sie aus ihren eigenen Untersuchungen rausziehen, und Studien von externen Leuten, die nach wissenschaftlichen Standards geführt werden, werden dann nicht anerkannt. Ja, das ist ein großer Themenblock, an dem viele verschiedene Seiten hocken, und deswegen zieht sich das leider sehr oft hin. Ja. Gut. Sorry, mein Mikrofon war nicht ganz oben. Gibt es dazu, zu dem Themenblock, jetzt noch kurze, knackige Einwürfe? Kurze, knackige. Jo, dann darf jetzt... Von Politikern? Von Politikern. wir müssen ich muss es jetzt mal ganz professionell sagen, wir müssen ein bisschen auf die Redezeit achten. ja, also es darf sich jeder noch ganz kurz mal äußern, was ihm noch am Herzen liegt zu dem Thema öffentlicher Personennahverkehr. Übrigens, es sollte jetzt nicht nur um Semesterticket gehen, aber wir haben ja auch über allgemeine Themen gesprochen. Also bitte, dann würde ich einfach mal von links, und ihr könnt das Wort dann einfach weitergeben, wenn ihr wollt. Und ja, die verfassten Studentenschaften sind natürlich auch Grundforderung der Piraten. Okay, also dann machen wir es einfach durch und jeder darf einsetzen. Von links fängt die linke Liste natürlich an. Nochmal, weil gerade gesagt wurde von Seiten der SPD, dass 1,75 Euro, also am Tag, okay wären. Also ich finde schon ein deutlicher Unterschied zu einem Jahresticket für 365 Euro. Und man muss auch wissen, dass zum Beispiel in Wien es nochmal deutliche Ermäßigungen gibt für Schüler, für Studierende, für Erwerbslose, für Senioren. Und ich glaube auch, dass es eine Frage ist, will man das? Also es ist nicht eine ökonomische Frage alleine, das auch, sondern es ist eine politische Frage, die wir hier führen. Und zu einer politischen Frage heißt es dann eben auch, wollen wir mehr Autoverkehr in der Stadt haben oder wollen wir weniger Autoverkehr? Und wenn man weniger will, muss man öffentlichen Nahverkehr ausbauen und dann spart man sich auch Kosten im Straßen-, also im Autoverkehr. Okay. Dann machen wir es so weiter. Also, wir haben ja vor 2 oder 3 Wochen eine Veranstaltung gehabt mit der grünen Vizebürgermeisterin, die eben dieses maßgeblich diese Geschichte in Wien dort eingefädelt und umgesetzt hat. Es gibt dort nochmal, also Schüler zum Beispiel zahlen 60 Euro im Jahr und fahren damit aber nicht nur in Wien, sondern sogar Burgenland und ich weiß nicht noch worum. Ich habe da, ich weiß nicht, wie die Bundesländer außenrum dort heißen. Also das ist immens, was die rumfahren können. Interessanterweise, Sonn- und Feiertags fährt man dort grundsätzlich umsonst. Das ist irgendwie eine historische Geschichte, die einfach mal ums Gespür für die Dimension zu kriegen, um das geht. Bei den Wienern ist es so, dass das Ganze ist ein Volumen, da zahlen, haben die Fahrgasteinnahmen von 500 Millionen und legen nochmal 500 Millionen drauf. Ne? Also das ist ein Budget von 1 Milliarde, die verfahren im Jahr. Hier in Nürnberg ist es so, jetzt legt mich nicht auf den Euro genau fest, ich bilde mir an, das ist irgendwas so 120 Millionen, 110 Millionen Einnahmen und 80 Millionen Zuschuss oder so. So, der Vorstand von der VAG hat gesagt, so ein Wiener Modell würde ungefähr 13, 14, 15 Millionen im Jahr kosten. So. Das heißt also, dieser Zwischenschritt wäre mit einer, sage ich mal, überschaubaren Summe machbar, wenn man sich überlegt, dass man das vielleicht noch woanders reinkriegt. Der komplett ticketlose Nahverkehr wären 18 Millionen, die wir in die Hand nehmen müssen. Das ist eine andere Hausnummer. Und die Linie 36 halte ich für ein schlechtes Beispiel, weil das Charmante am Wiener Modell ist, die viel fahren und fahren müssen, die profitieren. Besucher, Gäste, die nur einmal fahren, müssen viel zahlen. Eine Linie, die hauptsächlich für Touristen ist, als Billigmodell zu nehmen, ist der falsche Ansatz. Da müsste man dann irgendeine Linie nehmen, wo wirklich Arbeiter oder Schüler oder sonst was fahren. Wir uns, denke ich, glaube ich, alle einig sind. Es ist doch ganz klar, dass die Leute, die wenig Geld haben, für die ist jeder Euro zu viel. Das ist grundsätzlich einfach richtig. Und so eine Preisgestaltung, mit der wir uns ganz viel Gedanken machen im Rathaus, das ist auch immer ein Kompromissmodell. Ob das für jeden dann, dann sagt natürlich nicht jeder, das passt für uns, aber das ist tatsächlich ein Kompromissfindungsmodell. Und das Einzige, wo wir tatsächlich darauf achten, dass das Sozialticket, das vielen zu teuer ist, zumindest preisstabil bleibt, auch wenn man andere Dinge erhöht. Also die anderen, soweit Solidaritätsgedanke, die anderen zahlen mehr, aber die anderen werden nicht weiter erhöht. Kurz und knapp sei nur nochmal erwähnt, dass der Ast. Kurz und knapp sei nochmal erwähnt, nur dass der Aster sich natürlich auch für preiswerte Mobilität für alle einsetzt. Das Semesterticket ist nur aktuell momentan ein Thema. Ich möchte endlich das nächste Thema. Okay, also jetzt kommt dann, Chris, möchtest du ansagen? Ja gut, wir waren ja beim Verkehr, ja. Jetzt kommen wir zum Taxi eigentlich, ja. Und zwar zu unserem Walter Neistecker und der... Moment, ach hier. Ah. Walter Neistecker, Frankens Taxifahrer Nummer 1, erklärt euch die Welt. Gesponsert von Regnitzriegel, Schokolade mit Karpfenjoghurtcreme. Heute Franken Lelau. Ja! Ja! Hallo! Würden Sie mich mitnehmen? Oh wehele, Mann, steig's ein! Blöde Faschingdaudel! Ja. Wo wollt's denn überhaupt hin? Ja, also, wissen Sie, wo Veits Höchheim ist? Ja, weiß ich. Da wollen Sie hin, da brauchen Sie aber einen großen Geldbeutel, gell? Ja. Wissen Sie, was ich heute schon alles rückgefahren habe? 2 Scheiks, 10 Angela Merkels, 1 Metzger und jetzt eine Prinzessin auch noch. schräg das Fasching. Das ist originell, nicht wahr, Prinzessin? Sehr originell, ja. Meine Frau, die Barbara, die regt mich auch schon die ganze Zeit auf. Die ist auch so faschingsmäßig drauf, ne? Ich mach das ja überhaupt nicht, ne? Jetzt stellen Sie sich mal vor, für einen Taxifahrer ist das eine harte Zeit, ne? Erst kommt Weihnachten, ne? Da fährst die ganzen Nikolaus um die Gegend rum, ne? Und die ganzen Sektor, ne? Ruten und so weiter. Und die Engel, ne? Dann kommt Fasching, da verkleiden sich alle, ne? Kennst du gar nicht mehr aus, ne? Die schönste Zeit für einen Taxifahrer ist Ostern. Wissen Sie warum? Nein, klären Sie mich doch auf. Da fahren Sie die ganzen Hasen rum, ne? Also, Sie haben ja wohl einen Schalk im Nacken. Wieso sind Sie denn nicht verkleidet? Was ich? Ich brauche mich nicht verkleiden. Weil ich sag Ihnen mal ernst, ne? Wer schöner ist wie ich, der ist geschminkt, ne? Ja, was sagen Sie denn zu meiner Krone und zu meinen Löckchen? Ich hätte doch eine schöne Prinzessin abgegeben, oder? Oh, wehlo, wehlo. Also, wenn ich mal ehrlich sein soll, ne? Geben Sie eigentlich so im Taxi, geben Sie da viel Trinkgeld, so wenn Sie da rumfahren? Naja, ich schaue, dass der Betrag dann rund wird. Also, Sie hätten eine wunderschöne Prinzessin gegeben. Ach, echt? Ach, dass ja. Sie das jetzt sagen, das, ja, okay. Ach, das ja. Ist wirklich wunder, wunder, wunder, wunderschön. Scheiße, Ducken! Die Barbara, wo kommt denn die jetzt her, du? Mensch, jetzt habe ich mir einen Zacken aus der Krone gebrochen, als ich mich geduckt habe. Aber Sie brauchen sich doch nicht ducken, oder war das Ihre Frau? Das war doch meine Frau, die Barbara, wo dort gestanden ist. Jetzt ruft sie auch noch an, die kann ich überhaupt nicht brauchen. Hab schon gesehen, dass du geduckt hast. Oh, halten! Sofort! Jetzt fährst du mir mal auf meine Faschingsfeier. Weh, auf deine Faschingsfeier? Der ist doch in der Nordstadt. Ich hab fein noch einen Fahrgast, gell? Ist die andere Richtung. Das ist doch mir wurscht. Also ich bin eine Prinzessin. Und was sind Sie? Also jetzt bin ich sie aber, gell? Das sieht man doch auf den ersten Blick, was sie ist. Das Kostüm ist doch total gelungen. Sie ist ein Nilpferd. Ein Nilpferd. Also. Ja, ne? Und warum hast du denn überhaupt die Tante Marga nicht mitgenommen? So. Die bräuchte sie doch gar nicht verkleiden, ne? Ja, die schaut doch schon aus wie ein Vogelschein, ne? Die, wenn du auf dem Acker stellst, die Vögel, wo drüber fliegen, ne? Die geben doch keinen Tropfen Blut mehr, ne, Barbara? Oder unsere Tochter zum Beispiel, ne? Die schaut mit ihrer blauen Haar ja sowieso schon aus wie ein Papagei, ne? Aber dein Kostüm, Barbara, voll gelungen. Ich bin eine Elfe! Graziös, elegant, grazil und... Ja, und so leichtfüßig, gell? Halt deine Waffe! Eben hast du gesagt, ich bin ein Nilpferd. Das habe ich nicht gesagt, Barbara, das war der Fahrgast da hinten. Ja, ja, ja, ja, ein Nilpferd. Du bist erst einmal ganz leid. Und reparierst erst einmal deine Krone, meine Prinzessin! Meine Krone! Hockst da neben mir mit einem Anzeichen! Nilpferd, Nilpferd, Nilpferd! Das gibt's ja wohl nicht! Nilpferd, Nilpferd, Nilpferd! Das hört sich was an! Ich glaub, das ist. Oh, gleich, gleich! Ganz von mir! Sonic, ist Schluss! Ich stehe mitten in dem scheiß Faschingsumzug auf der Bayreuther Straße. Aussteigen, alle beide. Und nächstes Jahr um diese Zeit, da fahre ich ins Dschungelcamp. Da gibt's kein Fasching. Da sind wir wieder. Ja, der Walde. Nächstes Thema. Die CSU will Parkplätze schaffen in der Innenstadt. 500 Stück an der Zahl und gleichzeitig Bäume pflanzen. Wie geht das zusammen? Habt ihr auch ähnliche Vorstellungen von der Verkehrspolitik? Fragen, ne? Ja. Also. Ja, was habt ihr für Vorstellungen? Die Linke hat sich gemeldet. Ja, also ich finde die Forderung erstmal klasse, 500 neue Parkplätze in der Innenstadt. Allerdings könnte ich mir da eher Fahrradparkplätze vorstellen, weil davon gibt es deutlich zu wenige. Und da könnte man einen Baum hinpflanzen. Und ne? Da könnte man dann da eben auch immer jeweils einen Baum hinpflanzen. Ja. Und bei der Gelegenheit könnte man auch endlich mal einen Radweg durch die Altstadt ordentlich führen, weil wir haben ja einen europäischen Radweg und der wird genau an einer Stelle unterbrochen, und zwar am Nürnberger Hauptmarkt. Vielleicht findet man dazu auch mal eine logistisch sinnvolle Lösung. Und 500 Parkplätze für Fahrräder finde ich sehr unterstützenswert. Für Autos halte ich es für absolut unrealistisch. Da ist der Platz gar nicht dafür da. Und ansonsten haben wir ja auch eine einigermaßen gut ausgebaute öffentlichen Nahverkehr in Nürnberg, dann kann man damit auch in die Innenstadt fahren. Da muss man vielleicht ein paar Häuser abreißen, ne? Die reißen ja gern ab. Also, dann haben wir Platz, ne? Aufs Quelle-Gelände, da passen locker 500 Parkplätze. Hör mir du auf mit dem Quelle-Gelände. Also, wenn die CSU mit so tollen Vorschlägen so weitermacht, dann wird das ein grandioser Wahlsieg für die CSU. Michael Ziegler von der SPD. Also ruhig weiter so mit so Vorschlägen, weil ich glaube schon, dass das viele Autofahrer wollen natürlich ihr Auto, ihre Karre auch wohin stellen. Das ist ja ganz logisch, menschliches Bedürfnis. Und gleichzeitig wollen es mit ihrem Hund an einen Baum. Ne? Also das ist so die Gemengelage. Aber da ja alles schon, nimmer die Altstadt, alles schon zugebaut ist, eigentlich müsste dann die CSU konsequenterweise sagen, bei der Konzerthalle, die darf da natürlich nicht sein, weil da ist ja jetzt ein Parkplatz. Also das wäre ja sogar eine Verringerung des zwar kostenpflichtigen, aber immerhin Parkplatzes. Und wo das hin soll, rein flächentechnisch, das können die nicht erklären. Ich glaube, ihr unterschätzt da die CSU, die haben das nämlich genial kombiniert. Wahrscheinlich sollen die Parkplätze unter den Konzertsaal, also direkt neben der Pegnitz, wahrscheinlich so drei- oder vierstöckige Parkplätze und dann oben drauf der Konzertsaal. Das Ganze ja noch kostenlos, die erste Stunde. Hätten wir einen direkten Zugang zur Pegnitz, ne? Genau. Das stimmt schon, wir sind eigentlich alle zu blöd und checken das ja. Und vor allem, das Lustige ist ja, der ist ja dann die erste Stunde umsonst und von diesen genialen Mehreinnahmen pflanzen wir dann die Bäume. Also ich weiß ja davor. Auf dem Dach von der Konzerthalle. Ja, genau. Und dann jetzt wird es doch langsam rund. Da kann sich der Hund dann auch mal ein bisschen mehr Zeit lassen. Ne? Auf dem Quelledach ist so viel Platz für, ja okay. Na, ich glaube, der Hintergrund ist einfach der, dass die CSU sich diesen Anachronismus glauben muss, weil sie denken, ihre Klientel will es so. Ich meine, es ist erwiesenermaßen so, und deswegen ist ja auch die SPD anno dazu mal beim Frankenschnellweg eingeknickt. Mit Verkehrsthemen lassen sich Wahlen gewinnen bzw. verlieren. Und die CSU macht es diesmal, haut da ganz kräftig drauf. Die fordert die 500 Parkplätze, die ist plakatiert gegen Tempo 30 auf Hauptstraßen, was keiner, glaube ich, fordert. Ich weiß nicht, ob irgendjemand anders hier die fordert. Auf Hauptstraßen fordert die hier keiner. Man haut einfach drauf, weil man weiß, das ist ein Thema, mit dem man glaubt, Wahlen gewinnen zu können. Und ob das gut geht, weiß ich nicht. Das Problem ist eher für den Michael jetzt, weil die sich so der CSU ein bisschen schon angedient haben, ne? Dass man es auch in Zukunft zusammen machen will. Da müsste man schauen, wie ihr den Zahn wieder zieht. Also es ist schon richtig, dass die Verkehrsthemen eine wesentliche Rolle spielen, ne? Und auch der Frankenschnellweg und solche Dinge. Und da haben wir unterschiedliche Meinungen, das ist richtig. Die einen sagen, das ist das größte und wichtigste Infrastrukturprojekt seit dem Wiederaufbau nach dem Krieg, und die anderen sagen, das braucht es einfach nicht. Da kann man auch sehr, sehr wohl unterschiedlicher Meinung sein, aber andienen ist es nicht. Nee, ich empfinde es nicht so. Ja, sag mal so, das Andienen, das kann ich nicht, aber mit diesem Junk-Tim von Mali, mit den Grünen kann man nicht koalieren, solange sie diese Position zum Frankenschnellweg vertreten. Gibt es für euch keine andere Koalitionsmöglichkeit als mit der CSU? Außer ihr träumt von einer Alleinregierung, da bin ich gespannt, ob das klappt. Das heißt, ihr werdet mit der CSU mit dieser Maßgabe wieder in einem Boot sitzen und dann müsst ihr schauen, wie ihr in diese ganzen Themen beibiegt. Also die Gemengelage ist tatsächlich so, man hat einige wichtige Punkte, die man in der Stadt verwirklichen will, und dazu gehört der Ausbau des Frankenschnellwegs. Und wenn bei so einem zentralen Punkt die Grünen sagen, nee, auf gar keinen Fall, dann wird es natürlich schwierig, das ist richtig. Und da muss man dann nach dem 16. März tatsächlich schauen, weil da wird es dann auseinanderdividiert beim nächsten Mal auch wieder. Ne? Wenn man sagt, nee, wir wollen das auf jeden Fall verhindern, und die anderen sagen, nein, wir wollen es auf jeden Fall. Das ist schwierig, natürlich. Naja, aber wie gesagt, also das ist, ich meine, du bist ja jetzt auch nicht die SPD, ne? Du bist nicht der Mali, ich bin nicht die Grünen allein. Also ihr zwar kämen miteinander zurecht. Na, wir kämen zurecht, aber es ist halt einfach schade. Natürlich. Ich finde es schon schade, weil man will ja schon irgendwie versuchen, gestaltende Mehrheiten zu haben. Und wir haben jetzt hier seit vielen, vielen Jahren eine große Koalition, und es zeichnet sich ab, dass das weiter eine geben wird, wenn nicht ganz überraschende Dinge passieren. Und das ist sehr traurig, weil das nicht richtig vorangeht. Das sieht man hier, das sieht man im Bund, und ich hätte es mir halt anders gewünscht, aber jetzt müssen wir schauen, was wir draus machen. Also wir haben ja ein paar gemeinsame Ziele, um die wir kämpfen können jetzt erstmal. Ja. So, eigentlich wollten wir ja über Parkplätze in der Innenstadt reden, aber das ist. Ah, genau. Ja, wir haben aber jetzt die Koalitionsverhandlungen nicht unterbunden. Das ist alles so lächerlich. Wir wollten jetzt schon mal. Ja. Wollt ihr euch nebeneinander setzen oder ein bisschen kuscheln? Könnt ihr machen. Na, aber um das Thema abzuschließen, klar, sind wir ganz nah an den. Ach so, die Parkplätze, Entschuldigung. Ja, bitte ein bisschen aufpassen, nein, ja, in der nein, Diskussion. Also die. Die Frage vom Frankenschnellweg ist ja tatsächlich interessanter als die Parkplätze in der Altstadt, weil es eine konkrete Auseinandersetzung, die es da gibt. Und ich finde es natürlich schon sehr erstaunlich, dass die SPD lieber dort das Geld für den Frankenschnellweg ausgibt als für öffentlichen Nahverkehr oder anstatt den sozialen Wohnungsbau in Nürnberg wieder aufzunehmen. Da sieht man, wo die SPD Prioritäten setzt. Und ich finde einfach als Bürger dieser Stadt, dass die SPD da die falschen Schwerpunkte setzt und deshalb engagiere ich mich in der linken Liste, muss man ganz klar sagen. Also ich finde ja schön, dass wir jetzt beim Frankenschnellweg und bei den Parkplätzen sind, weil die Piraten finden, es ist beides eigentlich Verkehrspolitik aus dem letzten Jahrtausend. Und man sollte eigentlich, also gerade in unserem ticketlosen Nahverkehr haben wir so ein geniales Konzept, damit kann man eigentlich Parkplätze und Frankenschnellweg, beides braucht man auch nicht. Könnten wir die Grünen praktisch? Gerne, ja, das Thema nee, also, Begrünen. Also wenn man schaut, was... Jetzt falle ich der SPD ins Wort. Michael Ziegler von der SPD, genau. Nee, aber das Thema ist das eine tun und das andere nicht lassen. Wenn man sieht, das meiste gehen wir im sozialen Bereich aus, 8000 neue Kita-Plätze mehr, Tagesbetreuung. Also wie gesagt, wir haben eine lange Liste von dem, was wir alles tun, nicht nur im Infrastruktur-, im Verkehrsbereich, sondern auch im Bildungsbereich und so weiter. Also das kann man schon aufzählen und gegenrechnen. Und wie gesagt, man kann da unterschiedlicher Meinung sein. Ich war früher auch Ausbaugegner, habe mich dann sehr genau damit beschäftigt. Und wenn man dann weiß und davon ausgeht, dass es Ziel- und Quellverkehr ist, da müssen wir jetzt eigentlich länger drüber reden, wo kommen die Verkehre her, wo wollen die hin, wollen die da schnell hin und der Riesenstau und so weiter. Ich ärgere mich auch, wenn ich jetzt mal in dem längeren Stau stehe. Dann sind es Themen, die kann man sehr unterschiedlich sehen, zu Recht. Aber das ist halt eine lange Auseinandersetzung und die ist ja eigentlich auch geklärt und es wird auch gebaut werden. Naja, sagen wir mal so, die Auseinandersetzung ist zu lang für diese Sendung. Geklärt ist es jetzt, dass der Bescheid da ist, die Klage ist auch da und die werden wir mal schauen, wie die rausgeht. Aber mit diesen Quell- und Zielverkehr und den ganzen Geschichten, gibst mir danach mal deine Karte, wenn es nächstes Mal wieder eine Veranstaltung ist, lade ich dich ein. Wir hatten vor 6-8 Wochen im Gemeinschaftshaus Gostenhof mit Professor Kipke von der Ohm-Hochschule. Da hättest du dir das alles mal erklären lassen können. Dass das so einfach ist, ist es nicht. Da gibt es schon eine ganze Menge mehr zu sagen. Aber ich lade dich dann ein. Ich komme sehr gerne. Und ich komme sehr gerne. Schön. Jetzt kuscheln Sie wieder. Ja. Kuscheln. Ich sitze nicht neben ihm. Ja. Noch nicht. Komm her, du willst es doch auch. Ja, aber es ist sehr kompliziert mit den ganzen Verkehrsströmen und so weiter. Und ist es sinnvoll? Ist es so sinnvoll wie in München? Weil so stellt man sich das dann ja vor, mit einem Deckel drauf, in Gibitzenhof und so weiter. Mehr Lebensqualität auch für die Anwohner, vieles mehr halt. Jetzt muss ich noch eines zu diesem dämlichen Frankenschnellweg sagen. Also wenn man sich als mit einem normalen Menschenverstand die ganze Argumentation anhört, dann stimmt das alles hinten und vorne mit dem Durchgangsverkehr und an der Deckel und dann sollen zwei Stadtteile miteinander verbunden werden, ein Industriegebiet und eine Wohnung. Also was mich nun mal wirklich brennend interessieren würde, ist, die SPD war ja jahrzehntelang dagegen. Warum kam bei denen eigentlich irgendwann mal so ein Gesinnungswandel? Habt ihr einen Deal mit der CSU gemacht oder war kam es da? Gute Frage. Nee, also wie Uli Malib Oberbürgermeister wurde, da hatte die SPD noch eine andere Meinung. Und dann wurde sich nochmal in einer neuen Runde intensivst auseinandergesetzt. Also, uns wird ja oft immer vorgeworfen, und den Grünen ja auch und anderen, wir machen eine ideologische Verkehrspolitik. Das wirft uns immer die CSU vor, was immer relativ lustig ist bei vielen Themen, weil die nämlich die Chefideologen sind. Und dann haben wir uns tatsächlich sehr unideologisch damit befasst und beschäftigt, weil wir uns das tatsächlich nicht näher angeschaut haben. Das ist der Grund. Und ich war bei diesen Prozessen dabei, deswegen kann ich so genau sagen. Man kann es auch anders formulieren. Die SPD hat dort ihr Wahlversprechen gebrochen, hat mal wieder was anderes gemacht, als sie vor der Wahl gesagt hat. Und wir werden das jetzt ja sehen bei anderen Themen. Die CSU verspricht jetzt neue Wohnungen, die SPD sowieso. Mal schauen, was davon nach der Wahl übrig bleibt. Ich bin da nicht so optimistisch, weil man eben schon negative Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht hat beim Frankenschnellweg. Und nach wie vor, ich bin der Meinung, dass da die falschen Prioritäten gesetzt werden. Es gab mal eine linke Partei hier im Nürnberger Stadtrat im letzten Jahrhundert, die Deutsche Kommunistische Partei. Die war damals auch für den Ausbau des Frankenschnellwegs. Aber man muss halt sagen, das war im letzten Jahrhundert. Und das ist nicht mehr der Stand des 21. Jahrhunderts. Heute muss man den Schwerpunkt auf den öffentlichen Nahverkehr setzen und muss dort das Geld reinstecken. Der mit Rot-Grün koaliert hat, interessanterweise damals, das muss man auch dazu sagen. Mit ihm hat man dann die Mehrheit. An einem Punkt finde ich dann unfair, weil das Parteien immer wieder passiert, dass sie Meinungen über lange Jahre ändern. Und das muss man jedem zugestehen, dass er sagt, okay, ich habe jetzt da einen neuen Standpunkt gefunden. Die einen halten ihn von vorgestern, die anderen sagen, okay, für eine Stadtgesellschaft, für eine Stadt wie Nürnberg brauchen wir dieses Infrastrukturprojekt. Das ist ganz, ganz wichtig. Also und da sind wir auseinander, aber das war vorher klar, dass das so ist. Ja, überraschend ist das leider nicht. Und ich glaube tatsächlich, dass wir diese Tunnellösung und so weiter, und das meiste Geld wird ja für drumherum ausgegeben, für mehr Lebensqualität, dass das durchaus nötig ist. Ich würde einfach vorstellen, wir machen mal eine Sendung zum Frankenschnellweg, weil gäbe so viel zu sagen. Und, im Detail steckt es ja oft, ist doch klar. Ja, aber es ist wirklich zu einfach zu sagen, da steckt so viel Lebensqualität. Da wird ein Deckel drauf gemacht, den man nicht mehr begrünen kann, weil es ja nicht tief gehen kann, weil ein Baum braucht halt ein gewisses Wurzelwerk. Die Stadtteile werden nicht verbunden. Das sind immer noch, weißt du, gut 200 Meter von einem Stadtteil zum nächsten, an dem es rauscht, da ist die Bahn dazwischen. Da ist stadtplanerisch, ist es einfach ein Offenbarungseid, dieses ganze Konzept. Vom Verkehrsplanerischen wollen wir jetzt gar nicht reden. Aber wenn es wenigstens so wäre, dass tatsächlich stadtplanerisch, man sagt, hoppla, das schaut hübsch aus danach, aber außer ein paar coolen Punkten auf den Zeichnungen ist da nichts drauf. Aber gut, es hilft uns nichts. Das ist so komplex, das kriegen wir heute nicht geregelt, aber es wäre schade, weil man wird viel Geld sparen, dass man für andere Sachen nicht annehmen kann. Es ist wirklich schade, weil ich jetzt gern heute geregelt. Wenn wir schon so zusammen haben wir noch Zeit. Wir können hier mal eine Probeabstimmung machen. Ja, genau. Also bitte, wer ist dafür? Für was? Wir haben nämlich noch ein Thema, ja. Wir können ja darüber mal eine Sendung machen, das ist vielleicht gut. Also wer jetzt mal den Blick auf die Uhr wirft, merkt, dass es langsam zu Ende geht, leider. Ich denke, es will jeder noch mal so ein, wie man das so macht, ein schönes Abschlussstatement bringen. Und da würde ich gerne einen Satz noch, also ich stelle eine kleine Aufgabe, damit das hier nicht allzu langweilig wird für euch, für alle, die hier mitmachen und die zuhören. Abschlussstatement mit dem Wort Coffeeshop darin, bitte. Also ihr müsst jetzt erst sammeln, ne? Wer ist der Spontanste für euch? SPD, Michael Ziegler. Stadtrat, so viel Zeit muss sein. Ich war noch nie in Amsterdam und ich war erst ganz selten in Holland. Und einer meiner Pläne ist, dass ich endlich einmal real, live einen Coffeeshop besuche. Das steht ganz oben auf meiner Liste, damit ich endlich mitreden kann. Mhm. Sven vom Asta, ich äußere mich, ja, und Studierenden wird immer vorgeworfen, wir haben so viel mit Coffeeshops zu tun. Nein, nochmal zum Semesterticket, ja, öffentlicher Nahverkehr in einem Hochschulstandort ohne Semesterticket. Das ist wie eine Stadt ohne Coffeeshop. Man kommt zwar trotzdem an das Zeug ran, aber es ist halt blöd, teurer und nicht so gut, ne? Sehr gut. Wow. Ja, die Grünen. Die Grünen. Ich war in Amsterdam, ich war im Coffeeshop schon. Es war jetzt keine bleibende Erinnerung, die ich sage, das muss ich jeden Tag haben. Ja, weil das ist im Radio erzählen. Nein. So viel gibt es auch nicht. Nein, also wenn du unbedingt was zum Thema Coffeeshop hören willst. Da gibt es eine Veranstaltung von den Grünen? Ausnahmsweise nicht, aber es ist wahrgenommen worden, dass wir zu dem Thema innerliche Veranstaltungen machen, das freut mich. Zum Thema Coffeeshop haben wir keine Veranstaltung, aber zum Beispiel in Berlin-Friedrichshain, das ist der Bezirk, der auch der Partnerbezirk von den Grünen in Gostenhof ist, da wird da gerade heftig drüber gestritten. Das Bezirksparlament, das Grünen dominiert ist, hat beantragt, einen Coffeeshop einzurichten, um im Görlitzer Park, ist es dort, glaube ich, der Dealer-Problematik Herr zu werden. Der Senat sträubt sich dagegen. Das Ganze ist jetzt beim Bundesamt für Drogensicherheit oder keine Ahnung was. Verfassungsschutz. Es ist beantragt und also auch um dieses Thema kümmern sich die Grünen. Die Linke darf auch noch was sagen. Ja. Die Linke hat noch nichts gesagt. Da machen halt die Piraten. Okay. Also Coffeeshop ist natürlich das Fernziel. Was wir im Wahlprogramm haben, ist der Cannabis Social Club, dass wir den quasi umsetzen wollen. Das können Städte als Testversuch machen. Das heißt, dass die Leute ihr Gras zum Eigenverbrauch selber anbauen dürfen. Okay. Wir sitzen jetzt ja hier alle bei einem Bier zusammen. Das wurde noch gar nicht erwähnt. Ja, wir wollten, da mal, ja genau, stoß da mal an. Also wir haben so eine Sendung aus den 80er und machen wollen, weil da ist einfach, früher ist im Fernsehen getrunken worden. Ja. Und je mehr getrunken worden ist, und genau, geraucht wie ein Schlumpf. Und geraucht, ja. Ja. Und genau. Darf nur noch der Schmidt, ja, heute noch in Sendungen. Jetzt lass und doch den Titus mal aushalten. Ja, echt hier. Also wir sind alle beim Bier hier zusammen und natürlich ist es legitim, auch andere Rauschmittel zu sich zu nehmen. Und da sind Coffeeshops, wo das in einem geregelten Rahmen stattfindet, sicherlich eine sinnvolle Sache. Ansonsten möchte ich nochmal am Ende sagen, die linke Liste, wer sie unterstützt, unterstützt eine Stimme in dieser Stadt gegen Fahrpreiserhöhung und für einen sozialen Wohnungsbau. Und deshalb freue ich mich, wenn möglichst viele Menschen zur Wahl gehen. Okay, und dann die Abschluss. Ich glaube, das muss man sagen, geht bitte alle wählen. Die Abschlussfrage. Und nicht die Nazis wählen. Nicht die Nazis. Gegen Nazis am Samstag. Die heißen in Nürnberg BIA, sonst versteht es wieder keiner. Ja, genau. Und am Samstag am 13. Uhr Straße der Menschenrechte zum Foto machen gegen die Nazis kommen. Also, die nächste Frage noch, die Abschlussfrage an Titus Schüller. Titus, wirst du dich, wenn du Stadtrat wirst, mit ganzem Herzen für Radio Z Community Media einsetzen? Aber natürlich, wir haben die linke Liste hat zu den letzten Haushaltsberatungen einen Antrag eingebracht, dass auch Radio Z Geld von der Stadt Nürnberg bekommt für eure tolle Arbeit hier. Und dieser Antrag ist auch durchgekommen. Er wurde allerdings an einen Ausschuss verwiesen, wo die genaue Summe noch geklärt werden soll. Und das wurde leider noch nicht beziffert. Und wir machen da nochmal Druck, dass auch ordentlich was bald für euch rumkommt. Supi. Michael Bengel von der Piratenpartei. Wirst du dich mit ganzem Herzen und ganzer Kraft für Radio Z einsetzen? Ja, das muss sein. Die müssen wir jetzt festnageln. Es kommt feierliche Atmosphäre auf. Ja. Natürlich setzen wir uns für unseren Lokalsender Radio Z ein. Sehr schön. Ich bin seit 15 Jahren Radio Z-Mitglied, Michael Ziegler von der SPD. Und klar setzen wir uns dafür ein. Du hast ja Jubiläum.